Der Generalverband der China-Koreaner-Hofinsano erklärten vom 7. September hervor, dass die ganze Nation mit vereinter Kraft die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT verhindern, das kriegerische und landesverräterische Regime von Park Geun-hye beseitigen und sich zum Kampf für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und die Wiedervereinigung des Vaterlandes erheben soll. Der stellvertretende Vorsitzende der Gebietsgesellschaft Mudan Zhang des Generalverbandes der China-Koreaner gab am 5. September eine Stellungnahme mit dem Titel »Man soll die größte Landesverräterin Park Geun-hye im Süden bestrafen« ab.